Erster Paulus ist ein Apostel, der nicht von Menschen berufen wurde, sondern direkt durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Zweiter zusammen mit allen Brüdern, die bei mir sind, schreibe ich diesen Brief an die christlichen Gemeinden in der Region Galatien. Dritter, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Vierter, Jesus hat sich selbst für unsere Sünden geopfert, damit er uns aus dieser bösen Welt befreit, so wie es der Wille Gottes ist. Fünfter, Gott gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Sechster, ich bin sehr überrascht, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, obwohl er euch durch die Gnade von Christus gerufen hat. Siebter, es gibt eigentlich keine andere gute Botschaft, aber einige Leute verwehren euch, weil sie die Botschaft von Christus verändern wollen. Achter, selbst wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel euch eine andere Botschaft bringen würden als die, die wir euch verkündet haben, soll diese Person verflucht sein. Neunter, ich wiederhole es noch einmal, wenn jemand euch eine Lehre bringt, die anders ist als das, was ihr angenommen habt, dann soll er verflucht sein. Zehnten, versuche ich jetzt, Menschen zu überzeugen oder Gott zu gefallen. Wenn es mir nur wichtig wäre, den Menschen zu gefallen, dann wäre ich kein Diener von Christus. Elfter, liebe Brüder, ich möchte euch klar machen, dass die gute Botschaft, die ich euch erzählt habe, keine Erfindung von Menschen ist. Zwölfter, ich habe diese Botschaft nicht von einem Menschen bekommen oder gelernt, sondern Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Dreizehnter, ihr wisst sicher, wie ich früher gelebt habe, als ich noch streng nach dem jüdischen Gesetz handelte und die Gemeinde Gottes heftig verfolgte. Vierzehnter, ich war im Judentum erfolgreicher als viele andere in meinem Alter, weil ich mich extrem leidenschaftlich für die Traditionen meiner Vorfahren einsetzte. 15. Aber Gott hatte mich schon vor meiner Geburt ausgewählt und mich durch seine Gnade berufen, bis es ihm schließlich gefiel, mir zu begegnen. 16. Er zeigte mir seinen Sohn, damit ich ihn unter den Völkern bekannt mache, woraufhin ich niemanden um Rat fragte. 17. Ich reiste auch nicht sofort nach Jerusalem zu den Aposteln, die vor mir da waren, sondern ich ging zuerst nach Arabien und kehrte später nach Damaskus zurück. 18. Erst 3 Jahre später reiste ich nach Jerusalem, um Petrus persönlich kennenzulernen, und ich blieb insgesamt 15 Tage bei ihm. 19. Außer Jakobus, dem Bruder des Herrn, habe ich während dieser Zeit keinen anderen Apostel getroffen. 20. Ich versichere euch vor Gott, dass alles, was ich hier schreibe, die Wahrheit ist und ich nicht lüge. 21. Danach reiste ich in die Gebiete von Syrien und Kilikien weiter. 22. Die christlichen Gemeinden in Judäa kannten mich zu dieser Zeit jedoch noch nicht persönlich. 23. Sie hörten nur über mich, der Mann, der uns früher verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. 24. Wegen meiner Veränderung lobten sie Gott und dankten ihm für das, was geschehen war.